Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich vor den Fernsehschirmen im weiten Land draußen. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht wieder, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag, eine offene Show, Telefon-Talk-Show. Das heißt, ihr könnt euch ganz einfach bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Rainer ist der Nächste und Rainer ist 44 Jahre alt. Jawohl. Ja. Genau. Hallo, Domian. Schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Ehe zu dritt. Ehe zu dritt? Ja. Das darf man doch gar nicht. Nein, das ist richtig. Wir leben seit 26 Jahren. Seit 26 Jahren? Ja. Zu dritt? Ganz genau zu dritt. Wer sind denn das, die drei? Eine Frau und zwei Männer. Ja. Ich bin bisexuell. Ja. Mein Freund auch. Und aber seine Frau. Moment, also du hast ein Verhältnis zu diesem Mann? Mit beiden. Moment, aber so regulär verheiratet ist dein Freund mit der Frau? Ganz genau. Und die waren schon 15 Jahre verheiratet und da bin ich dazugestoßen. Und da bist du dazugestoßen? Ja. Und das funktioniert? Das funktioniert, jawohl. Also es ist, es ist keine Ehe zu dritt, sondern es ist eine Partnerschaft zu dritt. Ja gut, für uns. Ne? Für euch ist es, ist es eine Ehe zu dritt. Ja. Und wir sind glücklich seit 26 Jahren und es geht uns gut und den Grund rufe ich auch an, einfach um mal zu sagen, dass auch sowas funktionieren kann. Mhm. Wir leben es relativ offen. Wir haben Freunde, die hetero sind, wir haben also keine schwulen Freunde und da wird es einfach akzeptiert, es wird so hingenommen, man spricht nicht drüber, aber es ist ein ganz offen, unser Schlafzimmer ist offen mit drei Betten, da kann also jeder reinschauen. Mhm. Aber du hast genauso inniges Verhältnis zu der Frau wie zu dem Mann. Ja, ganz genau. Und so das trifft auf jeden von den drei Menschen zu, die in dieser Partnerschaft involviert sind. Ja. Das ist aber sehr, sehr ungewöhnlich. Vor allen Dingen, ich höre das ja ab und zu schon mal hier, dass man so Schmankerl mal erlebt. Für eine kurze Zeit, ne? Aber so lange, so lange. Jetzt sag mir nochmal, ich habe das gerade am Anfang. Seit 26 Jahren seid ihr jetzt zu dritt zusammen. Ganz genau. Und du hast gerade gesagt, wann bist du dazugestoßen? Ich war 18. Du warst 18? Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und die waren da schon verheiratet? Die waren schon verheiratet gewesen, ja. Und seid ihr euch treu oder hast du schon mal was? Wir sind uns treu. Ich muss dazu sagen, meine Partnerin ist 14 Jahre älter wie ich und mein Freund ist 25 Jahre älter, der aber aussieht wie ein guter 50er, das heißt, er wird 70 dieses Jahr. Und nun bist du im zarten Alter von 18 Jahren in diese Gemeinschaft gekommen oder diese Gemeinschaft hat sich ergeben. Ja. Du hattest ja wahrscheinlich vorher auch noch nicht so ganz viele Erfahrungen gesammelt, ne? Oder doch? Nein, mit einer Frau nicht. Das war meine erste Frau und ist es auch geblieben. Mit Männern schon. Und habt ihr denn jetzt nach 26 Jahren auch eine regelmäßige Sexualität, ihr drei? Ja. Mhm. Das ist mal unterschiedlich, mal öfter, mal weniger. Ja. Du gehst nicht fremd und die anderen sind auch nicht fremdgegangen in den 26 Jahren, soweit du weißt. Nein, es ist niemand fremdgegangen. Jetzt mal Männer, wir haben uns dann, wenn mal irgendwo die Lust bestand, haben wir uns mal einen zusammengenommen, aber nie getrennt. Und das auch vor der Zeit von AIDS. Also ihr habt euch dann einen dritten Mann geholt und habt ihr das eurer Frau, ich sag's mal eurer Frau erzählt auch vorher? Das war kein Thema, selbstverständlich. Das war kein Thema. Ja. Mhm. Nun sind die anderen wesentlich älter als du. Ja. Hast du vielleicht manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, du bist da so Benjamin-mäßig, so ein bisschen wie so ein Sohn? Im Hause. Wie? Das Kind im Hause. Das Kind im Hause, ja genau. Nein, überhaupt nicht. Ich bin der vollwertige Partner. Ja. Ich bin ganz beeindruckt. Ich bin ganz beeindruckt, was du erzählst. Und hat die Sache vor 18 Jahren noch mehr zusammengeschweißt. Ich habe eine erbliche Augenkrankheit. Und die hat mich mit 27 erwischt und die eventuell zur Blindheit führen kann. Das heißt, du bist gar nicht mehr berufstätig im Moment? Nein, ich bin nicht mehr berufstätig. Ihr drei lebt alle dann zu Hause in wir leben zu Hause. Wir haben aus dem Grund unser Geschäft aufgegeben. Das ist aber jetzt zum Beispiel, habt ihr ein eigenes Haus oder wohnt ihr zur Miete? Alle wohnen zur Miete. Das heißt, es gibt Nachbarn im Haus, ganz direkte, enge Nachbarn. Die akzeptieren das alle? Ja. Ich könnte mir, lebt ihr in einer größeren Stadt? Jein. Also in der mittelgroßen Stadt. Ja, 25.000 Einwohner. Ja, das ist eine kleine, das ist schon sehr klein, finde ich. Ja. Und da gibt es nicht Tuschelei, Tratscherei, man gab es früher kein Spießrutenlaufen für euch? Nein, für uns überhaupt nicht gut. Anfangs gab es mit Sicherheit irgendwelche Tuscheleien, Redereien, oder die uns auch hintertragen wurden. Mhm. Aber da haben wir einfach drüber gestanden und gesagt, da müssen wir durch, das hilft alles nichts. Irgendwann wächst Gras über die Sache. Und dann kriegt kein Hahn mehr danach. Mhm. Ja. Oder denken die anderen, dass du der Sohn bist von den beiden? Nein. Das nicht? Mhm. Nein. Jetzt hast du das sehr schön geschildert und sagst, das ist eine harmonische Beziehung. Dennoch versuchen wir uns doch mal zu erklären, da das ein ungewöhnliches Lebensmodell ist, zu dritt zu leben, das kriegt man ja nirgendwo vorgeführt. Ne? Es gibt in der Literatur so gut wie keine Beispiele dafür. Oder im Film oder überall. Wir werden ja immer konfrontiert mit dem Pärchenwesen, ne? Immer zwei Leute und das ist es dann. Das hat so die, auch das, sag mal, so das Schubladendenken, genau. oder die Norm. Genau, ja. Ne? Mhm. Und wir müssen halt einfach mal gegen den Strom, ne? Rainer, ich weiß noch, in Gummersbach, ich komme ja aus Gummersbach. In Gummersbach gab es, als ich so 17 war, gab es einen Film zu sehen im Kino, der hieß Pourquoi pas? Warum nicht? Und da wurde dieses Lebensmodell, das war ein französischer Spielfilm, ein wenig vorgestellt. Da ging es auch um zwei Männer und eine Frau. Und ich weiß, dass ich war mit meinen Freunden im Kino und wir alle völlig begeistert waren. Wir haben gedacht, ja, warum nicht? Das ist was ganz Unkonventionelles. Es muss ja nicht immer nur Mann, Frau oder Mann, Mann oder Frau, Frau sein. Warum nicht mal sowas? Ich wollte dich aber fragen, was ist denn dennoch das Schwierigste jetzt aus deiner Sichtweise gewesen oder überhaupt in dieser Konstellation? Was ist das Schwierigste, das Kniffligste? Es hat eigentlich so gar keine Schwierigkeiten gegeben. Gut, so am Anfang bin ich natürlich gefragt worden, sind Sie verheiratet und so weiter und gut, was soll ich da großartig sagen? Ja, ich meine jetzt gar nicht mal so nach außen die gesellschaftlichen Probleme, sondern so in eurem Kreis. Nein. Gibt's gar nichts? Nein. Würdest du sagen, dass du gleichermaßen deinen Freund liebst wie deine Frau? Ja. Und es gibt nie Eifersüchteleien zwischen euch, wenn du ähnlich mit deinem... Überhaupt nicht. Wir schlafen auch schon mal alleine und miteinander, wenn unsere Frau nicht festlich ist oder sonstiges oder andersrum auch, da gibt es überhaupt keine Probleme. Mhm. Sind Kinder auch aus dieser Beziehung entstanden? Nein, heute Gott sei Dank nicht, weil meine Augenkrankheit vererblich ist und wir deshalb heute froh sind, dass wir keine haben. Wir wollten, aber... Hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ist das etwas, was euch noch in dieser größeren Familie vielleicht fehlt? Nein. Das nicht. Also ihr seid mit euch sehr zufrieden und sehr glücklich. Ja, ganz genau. Und unser Hund. Und unser Hund. Da sagt jemand was im Hintergrund. Ja, das ist mein Freund. Ihr Lieben, ich finde das ganz großartig. Und habe da hohen Respekt vor, was ihr da hingekriegt habt. Und finde das sehr vorbildlich. Ja, Freunde von uns früher, die haben uns also, sag mal, keinen Pfifferling dafür gegeben, dass das hält. Die sind mittlerweile, soweit ich weiß, geschieden. Und, Rainer, ich glaube, das ist aber auch ein ganz großes Glück. Es ist ja schon so schwierig, dass sich zwei Leute finden und dass die sehr lange gut miteinander können. Bitte? Da wollte ich gerade drauf hinaus. Mhm. Ja, es ist schwierig, zwei schon unter einen Hut zu kriegen, die mal 26 Jahre zusammen leben. Meine Freunde, die ist ja 41 Jahre verheiratet und davon sind wir 26 Jahre zu dritt zusammen. Mhm. Und das funktioniert fantastisch. Also ich wünsche euch noch glückliche 26 Jahre, noch zusätzlich darauf jetzt. Ich hoffe es. Alles Gute und schöne Grüße an deinen Freund und an deine Frau. Werde ich ausrichten. Okay, schönen Dank, Domian. Tschüss, Rainer. Tschüss. Jo, tschüss. Das ist ja schön. Das ist wirklich sehr schön. Micha, 33 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Komme ich gut rüber? Du kommst total gut rüber. Ja, gut. Dann sympathisch, klar. Ja, gut. Also es geht schon Folgendes. Du hattest letztens das Thema Krankheiten, über die man nicht spricht. Peinliche Krankheiten, ja genau. Ja genau, und ich leide an einer solchen, und zwar an Inkontinenz. Mhm. Ja. Und das durchzieht mich eigentlich mehr oder weniger mein ganzes Leben. Mhm. Seit wann hast du das schon? Von Kind an. Von Kindheit an. Ja. Und naja, ich bin natürlich schrecklich aufgeregt, darüber zu sprechen, weil es ein absolutes Tabuthema ist, wirklich. Mhm. Wie lebst du, Michael? Wie lebst du denn damit? Hast du immer Windeln an oder? Nein. Also das geht sich dann nur nachts beim Schlafen. Nur beim Schlafen. Ja. Geht es da nur um Urin oder geht es um alles? Nein, nur um Urin. Um Urin, mhm. Und also das ging von Kindheit an. Und ich bin als Kind behandelt worden vom Urologen. Mhm. Meine Eltern haben sich darum gekümmert. Mhm. Und ich musste dementsprechend auch Medikamente nehmen, das medikamentös behandelt. Ist es denn ein urologisches Problem gewesen? Wohl nicht? Ja, ja, klar. Und das Problem ist, ich traue mich im Moment nicht zum Urologen hinzugehen. Also ich versuche das so anonym wie möglich zu halten. Jetzt sag mir mal, warum du so sicher bist, dass das ein urologisches Problem ist. Bitte? Warum bist du so sicher, dass es ein urologisches Problem ist? Ja, ganz sicher kann ich nicht sagen. Also als Kind war es so, dass ich behandelt worden und hatte dann ein paar Jahre lang Ruhe, mehr oder weniger. Mhm. Und also du, wir sagen es mal ganz krass, du pinkelst nachts immer und immer wieder ins Bett, ne? Und kannst das nicht kontrollieren. Richtig. Wie oft kommt das denn vor? Kommt das jede Nacht vor? Nein, eben nicht. Das ist ja so. Das kommt phasenweise. Das kann 7-8 Mal, also Quatsch, 7 Mal die Woche vorkommen. Mhm. Und dann kann es aber auch wieder 3 Wochen gar nicht vorkommen. Mhm. Und welche Vorsorge? Ja, also meine Psyche ist eigentlich mehr oder weniger wie ein Mülleimer. Nee, ich meine, so rein jetzt ganz praktisch gesehen, im Bett, hast du im Bett immer eine Gummi? Ja. Aber die verrutscht auch schon mal und ist natürlich nicht angenehm. Da muss ich dann das Bett abziehen, die Matratze waschen und so weiter und so fort. Ich bin mehr oder weniger damit beschäftigt, das alles wieder zu bereinigen. Mhm. Wie ist das, wachst du dann direkt danach auf, wenn nein. gepinkelt hast, oder merkst du es erst morgens dann? Richtig, wenn du? Ja. Mhm. Lebst du alleine? Ja. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Partnerschaftlich kann ich ja gar nichts anfangen. Mhm. Hattest du schon mal eine Partnerin? Ja, ja sicher, aber keine Lebensgefährtin. Mhm. Also so eine Freundin sicherlich. Und ich traue mich auch nicht einzuschlafen. Das ist der Grund, ich schlafe eine Stunde, versuche wieder wach zu werden. Also du könntest gar nicht so einen One-Night-Stand begehen, irgendwo anders, mit jemandem... Ja, immer mit dem Risiko, entweder passiert was oder passiert nichts. Das heißt, du bist 33 Jahre alt, noch keine längere Beziehung gehabt. Richtig, ja. Schon ab und zu mal eine Affäre oder Sexgeschichten am Laufen, aber keine richtige Beziehung. Was dir bestimmt fehlt, ne? Und wonach du eine Sehnsucht hast. Mhm. Lebst du allein in einer Wohnung oder noch bei deinen Eltern? Ja, ich lebe allein in einer Wohnung. Ja. Ich habe so eine knapp 40 Quadratmeter Apartment. Mhm. Bin für mich alleine. Wenn ich natürlich Besuch bekomme, ein paar Freunde, die wissen das alles nicht. Wer weiß? Auch meine Eltern oder Familie, die wissen es auch nicht. Die denken, das wäre alles wieder in Ordnung, weil das ist als Kind behandelt worden. Und ich traue mich auch noch nicht mal mehr mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Die Eltern wissen es auch nicht? Nein. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich bin gelernter Raumausstatter, aber ich habe meinen Beruf an den Nagel gehängt. Habe zeitweise auf Montage gearbeitet. Mhm. Und dann, Sie können sich natürlich vorstellen, dass wenn man in einem Hotel übernachten muss oder so, und da passiert dann was. Und das ging nicht mehr. Was machst du jetzt im Moment? Bist gar nicht. Arbeitslos? Ja, das. Ich arbeite ab und zu nebenbei irgendwo im Garten. Und ist das auch eine Folge von der Inkontinenz? Ja, klar. Ich sagte ja gerade, ich war auf Montage. Ja, aber als Raumausstatter könntest du doch... Nein, ich habe als Raumausstatter nie gearbeitet. Ach so, also das bedeutet ja, Micha, dass dein ganzes Leben verdreht und verrückt ist und beeinträchtigt ist durch diese Krankheit. Ja, also wie gesagt, ein paar Jahre war Ruhe, aber ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass das wieder auftreten kann. Und dann so, sagen wir mal, mit 18, 19 ging das dann wieder los. Ne? Dann das Problem Bundeswehr. Ich bin da zwangsläufig eben zum Pfarrer gegangen. Musste ich einfach. Mhm. Und bin dann natürlich auch ausgemustert worden. Mhm. Wer im Moment weiß es überhaupt in deinem Leben? Nur ich selber. Nur du selbst? Ja. Also ich traue mich ja noch nicht mal zum Urologen zu gehen, obwohl ich weiß, das Vernünftigste wäre, also ein Arzt hat Schweigepflicht und so weiter und etc. Ja, Michael, jetzt erklär mir mal, warum du dich nicht traust, zu einem Arzt zu gehen. Erklär es mir bitte mal so ganz handfest. Da gibt es, glaube ich, gar keine Erklärung. Guck mal, ich traue es mich einfach nicht. Guck mal, du rufst mich hier an. Und ja, das ist im Schutze der Anonymität. Ja, es ist anonym, aber es ist letztendlich auch wieder sehr öffentlich und hören Hunderttausende von Menschen zu. Ja. Und du hast die Traute. Ich weiß, es ist anonym, klar. Dennoch ist das natürlich ein großer Schritt, finde ich, den du jetzt gewagt hast. Ja. Bei einem Arzt, der hat wie du sagst, Schweigepflicht und du sitzt ganz alleine mit dem in einem Raum. Ja, das ist richtig. Ja. Und die beschäftigen sich mit nichts anderem als mit allerlei Krankheiten dieser Art in jeglicher Richtung. Und für die ist das ein ganz normales Krankheitsbild, das man behandeln kann. Also das, ich kann es auch nicht mit logischen Worten jetzt erklären. Nee, es gibt keinen Grund, da hast du schon recht. Mhm. Nur ich mache das jetzt auch öffentlich, weil diese Krankheit existiert nicht. Also wir werden wirst nie hören, dass irgendwo mal zugibt. Doch, hier in meiner Sendung haben schon viele Leute darüber genau über dieses Problem gesprochen, Micha. Wirklich. Und liest man entsprechende Zeitungen, es wird sehr, diese Krankheit haben sehr viele Leute und da leiden sehr viele drunter. Und du hast nur eine einzige Chance. Du hast ja überhaupt gar nichts zu verlieren. Du hast die große Chance, dass man dir hilft. Entweder, also ich bin weder Arzt noch Psychologe. Ich glaube gar nicht mal, dass das ein urologisches Problem ist. Ich weiß es nicht. Du solltest das abklären lassen von einem Urologen, das ist richtig. Ich glaube, dass es letztendlich ein psychologisches Problem ist und du zu einem Therapeuten müsstest. Also es ist schon vorgekommen, dass ich, sagen wir mal, mehr oder weniger mir die Schuhe angezogen habe, die Jacke angezogen und sag, jetzt gehst du zum Arzt. Mhm. Und dann ja vor der Tür, dann drehe ich wieder ab und ich bring's einfach nicht fertig. Micha, du musst es fertig bringen. Da gibt es überhaupt gar keinen Weg mehr drumherum. Guck dir mal dein Leben an. Du hast keine Beziehung. Du kannst keine Liebe finden und leben wegen dieser Geschichte. 33 Jahre alt und du hast noch keine längere Beziehung gehabt, die du gerne hättest. Wahrscheinlich bist du sogar ein sehr sympathisch attraktiver Mann. Was wirkst du so? Ja, so, danke. So, dann das ist das eine. Das andere ist, dass du keinem ordentlichen Job nachgehen kannst. Willst du die nächsten 30 oder 40 Jahre so diffus weiterleben? Es ist ein Versteckspiel. Ja, aber es gibt gar keine Begründung dafür. Ich bin sicher, dass man dir helfen kann. Auf jeden Fall musst du alle Register jetzt ziehen und alle Möglichkeiten ausnutzen, um dir helfen zu lassen. Es gibt keinen Grund, dass man sich schämt, dass du dich schämst. Dass die Krankheit, die ganz oft verbreitet ist, haben 1000 Leute, es gibt Therapiemethoden, da musst du jetzt durch. Du musst jetzt rausgehen, du musst jetzt dir in den Hintern treten, dich selbst in den Hintern treten und raus. Erst zum Urologen abklären lassen, ob organisch alles in Ordnung ist. Wenn das in Ordnung ist, dann guter Therapeut, Psychotherapeut. Ja, sicher. Weißt du, wie man das macht mit einem Psychotherapeuten, wie man den findet? Ich denke mal, keine Ahnung. Ich frage dich deshalb, wenn du jetzt ein bisschen unsicher bist, dann würde ich dir anbieten, dass du mit meinem Psychologen noch kurz ein bisschen redest, dann kann der dir genau erklären, wie man sowas macht, einfädelt. Ja, klar. Ja? Also ich bin ja eigentlich letztendlich auch froh, wenn mir irgendwie geholfen wird oder dass ich dann irgendwie über meinen Schatten springe. Ja, aber du musst den entscheidenden Schritt machen. Du musst den Schritt aus dem Haus machen und dich in die Praxis eines Arztes oder Therapeuten begeben. Da kann dich niemand hintragen, da soll dich auch niemand hintragen. Das musst du alleine machen. Du kannst natürlich Hilfe in Anspruch nehmen, logisch. Ja. Also, die nächsten Jahre werden und sollen hoffentlich anders verlaufen, Micha, als bisher. Du legst jetzt auf und der Peter Ossinowski, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich nochmal an. Ja, ist in Ordnung. Ja? Alles Gute, toi, toi, toi. Tschüss. Michael, 16 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja. Hallo, erstmal dickes Lob an deine Sendung. Danke. Echt klasse. Michael. Um was geht's denn? Ja, und zwar ein ehemaliger guter Freund von mir, war eigentlich auch mein bester Freund. Mhm. Wir haben super gerne Horrorfilme geguckt, auch die richtig harten Splatterfilme etc. Und nach einer Zeit hat er dann also halt den Bezug zur Realität verloren. Was heißt das? Das ging zum Beispiel so weit, dass er in eine Zoohandlung gegangen ist, Kleintiere geklaut hat. Und die dann in die Mikrowelle gesteckt hat oder irgendwie mit Feuerzeugbenzin übergossen hat und dann angezündet hat. Ja. Hast du das gesehen, ne? Also das ist durch einen ganz blöden Zufall gekommen. Wir sind halt in eine Zoohandlung gegangen. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass er irgendwie so ein Hamster oder sowas geklaut hat. Dann sind wir rausgegangen, dann hat er gesagt, ich soll mal mit auf den Parkplatz kommen. Der war hinter dieser Zuhandlung. Und es war gerade niemand da, dann hat er den Hamster aus der Tasche geholt und mit Feuerzeugbenzin übergossen und halt angesteckt. Und ich stand erstmal da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und nach einer gewissen Zeit, was hast du gesagt oder getan? Ja, also ich habe eigentlich nur gesagt, wie kannst du sowas machen? Ist irgendwie was mit dir los oder so? Darauf hat er mir keine Antwort gegeben. Und wie gestaltete sich euer Verhältnis dann weiter, nachdem du das gesehen hattest? Also immer mehr distanzierender. Wie ist es heute im Moment? Überhaupt keinen Kontakt mehr. Und er treibt immer noch seine Spielchen? Nein, überhaupt keinen Kontakt mehr. Du weißt nicht, was er macht? Ich kann kann es nicht sagen. Also es ging dann auch so weit, dass er ständig gesagt hat, ja, die holen mich, etc. Mhm. Also ich schätze mal, er meinte damit irgendwelche Horrorcharakteren oder so. Der war so alt wie du, oder ist so alt wie du? Nein, er ist jetzt vor einer Woche 18 geworden. Ja, ja. Und woher weißt du das mit dieser anderen grässlichen Sachen mit Mikrowelle und so, woher weißt du das? Das hat er mir erzählt. Hat er erzählt. Ich kann auch nicht jetzt genau sagen, ob es stimmt. Mhm. Also vor... Na gut, du hast es einmal gesehen, das reicht ja aus, ja. Ne? Ja. Was ich mir schrecklich vorstelle, sowas zu sehen. Das Tier muss ja gelitten haben wie... Ja, natürlich. Also das war ein Hamster und der hat echt gequiekt wie sonst was. Es ging sogar so... Warum bist du denn da nicht richtig zwischengegangen, Mensch? Du hast versucht, ein Tuch drüber zu werfen und ihm eine zu scheuern oder weiß ich was. Also, wie soll man das erklären? Also ich stand da, ich habe damit nicht gerechnet. Schockmäßig. Ja, ich habe damit gerechnet, dass sowas kommt. Jetzt rufst du mich ja an, wahrscheinlich mit einem bestimmten Anliegen. Du willst mir das ja wahrscheinlich nicht nur erzählen, oder? Doch, also eigentlich schon. Und ich komme selber damit auch nicht klar, dass ich halt so einen Kontakt hatte. Mhm. Der ist völlig eingeschlafen jetzt im Moment. Ja, und wie ein Mensch so weit gehen kann, mhm. der hat die Tiere sogar indirekt gegessen. Wie das denn? Er hat die ausbluten lassen und dann halt das Blut vom Teller geleckt und sämtliche Gliedmaßen aufgegessen. Wie weißt du das? Das hat er mir auch erzählt. Mhm. Also er, ich sag jetzt mal, durch diese Filme hat er Spaß daran gehabt. Mhm. Ja, also jetzt reden wir nicht nur über den Typ, ob das noch alles stimmt oder nicht stimmt, wissen wir ja nicht genau. Vielleicht hat er dir ja auch einen Bären aufgebunden. Du hast nur die eine Geschichte gesehen, was schlimm genug ist. Konsumierst du denn selbst im Moment auch noch diese extremen Filme? Ja, also sage ich jetzt ganz ehrlich, ich gucke mir auch noch diese Filme an, wobei ich aber den Bezug zur Realität halt nicht verloren habe. Mhm. Und also ich kann auch noch unterscheiden, was real ist und was nicht real ist. Mhm. Was macht dir zu schaffen, dass du überhaupt mit einem solchen Menschen Kontakt hattest? Dass ich mit so einem Menschen Kontakt hatte und wie, also ich kann mir das jetzt nicht erklären, wie ein Mensch in Anführungsstrichen nur durch solche Filme so weit gehen kann. Ist natürlich möglich. Ist natürlich möglich. Und sollte vielleicht für dich auch eine Warnung sein, dich nicht zu sehr in diese Szenerie hineinzuversetzen und hineinzusteigern. Also ich habe mir meine persönliche Grenze gesetzt. Mhm. Ich weiß, wann Schluss ist und wie weit ich gehen darf. Mhm. Dass du diesen Menschen nun mal kennengelernt hast damals, dafür kannst du ja nichts. Und du bist ja dann intuitiv gleich auf Distanz gegangen zu ihm. Ne? Vielleicht auch aus Sorge heraus, dass er dich da noch weiter mit reinzieht. Ja, wer weiß, was hätte da passieren können. Also es fing ganz harmlos an. Wir haben uns da, ich habe den vor 2 Jahren kennengelernt. Mhm. Und wir haben, also ich hatte vorher auch schon gerne Horrorfilme geguckt. Ich war zwar ziemlich jung, aber trotzdem. Mhm. Und ich weiß nicht, also wir haben von Anfang an diese Filme zusammen geguckt. Bei dem einen wirkt so, bei dem anderen so, Michael. Der eine wird zum Alkoholiker relativ schnell oder kommt durch Haschisch auch auf harte Drogen. Und der andere raucht sein ganzes Leben ein Pfeifchen und es passiert nichts. So kann es genau mit diesen Sachen auch passieren. Der eine ist anfällig dafür, der andere nicht. Sei froh, dass du es nicht bist und schalte einfach mal einen Gang noch runter, was den Konsum angeht von diesen Sachen. Ich wollte auch noch eins sagen, er war also auch seine Eltern, die haben da wohl etwas Wind von bekommen. Mhm. Und auch in psychiatrische Behandlung haben sie ihm gegeben. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du Marsberg im Hochsauerlandkreis? Nee. Das ist so eine Art Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Da war er auch gewesen, ein halbes Jahr lang. Und das hat eigentlich nichts gebracht. Er tat jetzt so nach außen hin auf den braven, lieben Schuljungen. Und nach innen her war eigentlich noch genau dasselbe. Aber du hast doch jetzt gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Du kannst das eigentlich nicht mehr beurteilen. Nein, ich habe auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Das haben mir andere Leute erzählt, die ihm das, also der ihm das erzählt haben. Michael, ist eine traurige Geschichte. Können wir natürlich jetzt nicht weiter verfolgen, weil ich persönlich jetzt mit diesem Jungen nicht reden kann. Nee, klar. Nochmal, also an deine Adresse, hab dich gut im Auge, ne, was diese Sachen angeht. Nicht zu viel davon. Ja. Hm? Okay. Toi, toi, toi. Tschüss. In Ordnung. Danke. Schönen Abend noch. Danke. Tschüss. 1 Uhr 29 und 33 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.31 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute seid ihr themenmäßig wieder am Zug. Ihr könnt euch bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, mit mir reden wollt. Telefonnummer gebührenfrei für euch 0800 5678 111. 0800 5678 111. Thomas ist am Apparat, 19 Jahre alt. Hallo, Domian. Ja, Thomas, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Zum Anfang wollte ich erst mal sagen, deine Sendung finde ich prima, du hörst vielen Menschen. Danke. Und das von gestern mit der Morddrohung da, oder vorgestern, ja. das finde ich scheiße, dass er das gemacht hat. Ja. Weil du hörst vielen Menschen. Und dann zu meinem Thema. Genau. Es war so, ich bin mit einem Freund. Und ein Freund ist zu mir gekommen, wir wollten weggehen und seine Freundin hat eine Freundin mitgebracht gehabt. Also die habe ich noch nie gesehen gehabt. Mhm. Und dann hat sich halt Zeit gegeben zum... Ich habe einmal mit der geschlafen. Mhm. Und ich habe sie halt davor gefragt, ob sie die Pille nimmt oder nicht. Und sie hat ja gemeint und ich habe gesagt, ich will nur einmal mit der schlafen und dann nicht mehr. Also ich will nichts mehr davon der. Und sie war einverstanden damit. Und jetzt habe ich durch die Freundin von ihr erfahren, dass sie schwanger ist. Mhm. Und ich will das Kind nicht, ich habe Geldprobleme, Drogenprobleme und ich kann jetzt nichts mit dem Kind anfangen. Sie hat sich mit dir aber noch nicht in Verbindung gesetzt? Nein, mit mir hat sie nicht in Verbindung gesetzt, nur die Brüder. Mhm. Das heißt, so ganz hundertprozentig Gewissheit hast du nicht. Die hast du eigentlich erst, wenn sie dir das sagt, ne? Ja. Hast du den Zugriff auf die Frau? Das heißt, kannst du die anrufen? Weißt du, wo die wohnt? Ich weiß nicht, wo die wohnt, aber ich kann die Freundin fragen, die hat die Nummer. Mhm. Dann wäre es ja eigentlich kein schlechter Weg, wenn du ganz simpel da mal anrufen würdest, ne? Oder dich mal mit ihr treffen würdest. Ja, das ist ein Problem, das sind Italienerinnen, Sizilianerinnen. Mhm. Also die hat doch noch vier Brüder, die wollen, dass ich mit der heirate und so. Mhm. Wegen dem Kind, also die will es auch nicht abtreiben lassen, hat die Freundin mir gesagt. Ja. Was ist jetzt genau das Problem? Das Problem ist, dass du das Kind nicht haben möchtest, aber wiederum weißt du gar nicht genau, ob es stimmt. Ja, genau. Sie tritt nicht an dich heran. Ja. Nun könnte man ja sagen, okay, wenn sie nicht aktiv wird, dann wirst du auch nicht aktiv. Ja, aber die Brüder sind aktiv geworden. Inwiefern? Ja, die haben gemeint, ich muss heiraten wegen dem Kind. Sie haben die dich angesprochen? Ja, ja, am Telefon, ja. Die haben dich angerufen? Ja. Ach so. Ja, also dann ist ja nun doch wirklich ein klares Signal von der Seite zu dir gekommen. Ja, genau. Das heißt, da musst du jetzt mit der Frau mal reden. Du musst, ja. Wie alt ist die? Die ist auch 19. 19 Jahre. Mhm. Du musst das Gespräch mit der Frau suchen. Du kannst jetzt das nicht irgendwie über andere Leute oder über Brüder abwickeln. Jetzt ist aber so, das ist Italienerin und... Ja, und? Sie hat da nicht zu viel zu sagen in der dennoch, Familie. Ja, klar, Thomas. Das Problem, ich erahne das schon, aber dennoch musst du mal erstmal mit ihr reden. Das ist ja nun... Es geht ja um die Frau und was mit der Frau jetzt los ist, was sie will und denkt. Und das sind ja alles, du erfährst ja alles nur über andere Kanäle irgendwie. Ja, schon, weil ich da nicht viel mitkriege. Also die will nichts mit mir zu tun haben und ich nichts mit der. Mhm. Und die Brüder wollen, dass du sie heiratest? Ja, die Eltern und die Brüder, ja. Ja. Nein, du musst mit der Frau reden. Ich finde, du sollst erstmal mit der Frau reden, um auch mal einschätzen zu können, welche Macht da die Brüder haben und ob das Bluff ist oder weiß ich alles. Ja. Ruf die ganz einfach an und bitte darum, dass sie immer einen Kaffee zusammen trinkt. Ja. Und im Übrigen, ich sage das in einer ewigen Regelmäßigkeit, man sollte sich eben nicht nur auf die Pille verlassen, man sollte immer, wenn man so etwas macht, aus Schutzgründen, aus Infektionsschutzgründen, Kondome benutzen. Ja, sie hat gemeint, sie hat auch kein AIDS. Toll, und da hast du gesagt, ah, dann glaube ich dir das mal. Ja, genau. So. Wie dumm, ne? Ja, klar. Thomas, wie dumm. Ach, ist das denn so schwierig, einen so ein Tütchen drüber zu ziehen? Nein, schwierig nicht. Ja, also. Ich glaube, ich muss eine Dauerwerbesendung hier bei mir veranstalten gegen die Leichtsinnigkeit und für Kondome. Ja, Thomas, ruf. Ja. Ja, ruf die Frau bitte an. Ja. Dann triff dich mit der und dann muss man weiter gucken. Vielleicht kannst du nochmal anrufen, dann beraten wir weiter. Okay. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Elke, 40 Jahre alt. Ja, hallo. Ja. Ich habe ein Problem. Ich habe also gestern eine ganz relativ harte Diagnose gekriegt. Ich war in einer Klinik, bin dort operiert worden und leider an einem Tumor, das nennt sich mukoepidermoides Karzinom der ableitenden Tränenwege. Das ist zum Teil entfernt worden, dieses Teil, und dann in die Pathologie geschickt worden. Und das Ergebnis davon war, dass ich mir die ganze Augenhöhle und Teile von der Nase entfernen lassen muss, wenn ich überleben will. Ich habe also eigentlich keine Alternative genau genommen. Ich muss das also machen, und die Ärzte nennen das Verstümmelungsoperation. Das soll jetzt in 14 Tagen gemacht werden, und es gibt bei dieser Art von Operation leider überhaupt gar keine Möglichkeit, dass wiederherstellungschirurgisch wieder aufzubauen. Also man kann kein Implantat, keine künstliche Nase aufbauen? Oder? Nee, das geht nicht, weil Knochen entfernt werden. Mhm. Und dann hat man mir gesagt, die einzige Alternative, die mir danach bleibt, ist eine sogenannte Epithese. Und ja, das muss man sich in etwa so vorstellen, wie eine Prothese, die hinterher auf den Nasen- und Augenbereich aufgebracht wird. Das ist praktisch so ein künstliches Auge und eine künstliche Nase. Die man immer wieder abnehmen kann. Richtig, ganz genau. Das ist nicht unter die Haut gesetzt, sondern obendrauf. Aber es gibt keine andere Therapiemöglichkeit. Ich habe ganz viele Kliniken und ganz viele Ärzte durch und habe also... Ich denke, ich bin auch medizinisch momentan wirklich in recht guter Hand, ne? Ich denke, das beurteilen zu können. Aber du hast gerade gesagt, gestern hat man dir das gesagt. Ja, ne? Gestern. Aber dann hast du doch noch gar keine Möglichkeit gehabt, viele Kliniken durchzuholen. Ich habe einen über einjährigen Leidensweg hinter mir, in dem ich von Arzt zu Arzt gerannt bin. Die ganze Geschichte hat mal angefangen mit einem Maiskorn, großen, kleinen Teil, was ich im Nasenbereich oben am Auge, was ich da gefunden habe. Das hat dann ein hier ortsansässiger Augenarzt auf Anraten des Hausarztes, der meinte, das wäre also eine Angelegenheit, die er nicht beurteilen könnte und die nur ein Augenarzt operieren könnte. Der hat angefangen, das zu operieren und hat das zweimal veroperiert. Das habe ich auch mittlerweile wohl schriftlich, aber es nützt mir jetzt herzlich wenig. Ja, ja. Weil das Ganze ist so entartet, dass ich einfach überhaupt gar keine Alternative habe. Ich bin Mutter von vier Kindern. Ich wollte sagen, hast du eine Familie? Ja, ich bin Mutter von vier Kindern, bin verheiratet. Und für mich bricht natürlich jetzt irgendwo eine Welt zusammen, weil es ist einfach so, man muss das ganz klar sagen, ich verliere mein Gesicht. Du verlierst dein Gesicht, ja. Ich meine, das ist ein ungeheuer dramatischer Eingriff, der dafür genommen werden soll bei dir. Ist denn damit gewährleistet, dass die Krankheit dann im Griff ist? Ja, echt. Das Glück im Unglück ist bei dieser, das ist eine ganz, ganz seltene Art von Tumor, die aber den Vorteil hat, wenn man davon überhaupt sprechen kann, dass wenn der örtlich entfernt wird, also meine Überlebenschance weit über 90% liegt. Also das heißt, man entfernt den, er streut nicht. Ich bin auch sonst total körperlich untersucht worden, auf allen Organen, auf allen Drüsen und Lymphen. Es finden sich also keine Metastasen und es ist wohl offensichtlich in der medizinischen Dokumentation auch nur von wirklich vereinzelten Fällen bekannt geworden, dass also danach ein erneutes Wachstum war oder Metastasen gebildet worden. Muss ich dich doch nochmal fragen, bist du auch ganz hundertprozentig sicher, dass es nirgendwo auf der Welt, in Amerika, dass es nicht doch noch Methoden der Chirurgie gibt, dass man das einigermaßen wiederherstellen kann? Da muss ich jetzt sagen, da sind mir natürlich irgendwo die Hände gebunden. Ich bin über diverse Unikliniken hier in meinem Einzugsbereich, in eurem Einzugsbereich beispielsweise, und jetzt am Ende eigentlich in einer sehr guten Klinik gelandet in Trier. Und ich sag mal, bei all dem, was ich so erlebt habe, mir bleibt natürlich nur die einzige Möglichkeit, das jetzt anzunehmen, was mir dort erklärt worden ist. Ich kann als Laie diesen Arzt nicht beurteilen, um jetzt zu sagen, weiß der wirklich alles. Was mir bekannt ist, ist, dass dieser Arzt sehr versiert ist, außerordentlich versiert, ne? Selbst Kongresse abhält, da ist also auch ein Professor. Und der hat das dir dann auch so dargestellt, dass es wirklich keine andere Möglichkeit gibt und dass man das so schnell wie möglich machen muss. Ich muss mich binnen 14 Tagen entscheiden, das tun zu lassen. Und die einzige Nachversorgung, die mir hinterher überbliebe, wäre eine sogenannte Epithese, was ich dir gerade eben gesagt habe. Ich habe mir ist ein Bild gezeigt worden da in der Klinik von einem Patienten, der eine solche Versorgung trägt. Und da man jetzt wusste, was man sich da anguckt, habe ich das natürlich spontan gesehen, dass das also unecht ist, sag ich es mal so leinhaft ausgedrückt. Ne? Aber dennoch war es einigermaßen okay, würdest du sagen? Es sah nicht so schlimm aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Das heißt, so mit dieser, ich sag jetzt mal Maske, ne? Ja. Eine Teilmaske ist das richtig, ja auch. Ja. Kann man durchaus auf die Straße gehen und kann auch einen normalen Alltag leben. So sagt man. Ich kann das natürlich im Endeffekt. Du kannst von mir jetzt kein Nein, Ja oder Nein erwarten. Ich habe es ja noch nie gesehen. Und ich habe jetzt gedacht, schau, ich rufe dich von Bayern an. Ich gucke eure Sendung ganz, ganz oft. Und ich habe gedacht, ich weiß, ihr werdet bundesweit ausgestrahlt. Ich weiß, es gibt viele, viele Menschen hier in Deutschland, die mit solchen Dingen versorgt sind irgendwo. Weil das ist nicht nur ein Ding, sagen wir jetzt, für den Augenbereich. Damit werden auch, soweit mir das bekannt geworden ist, ganze Gesichtshälften etc. versorgt. Würdest du gerne mit solchen Menschen Kontakt haben? Ich würde gerne mit so jemanden Kontakt haben wollen. Elke, das versprechen wir dir natürlich hoch und heilig, wenn sich jemand bei uns meldet, der diesbezüglich Erfahrung hat oder selbst betroffen ist. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es sogar dafür eine Selbsthilfegruppe. Ich weiß es nicht. Es gibt für so viele Fälle mittlerweile Gruppen, dass Leute sich zusammengeschlossen haben, die ein solches Krankheitsbild haben. Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Ich habe zwar auch jetzt in der Zeitspanne von gestern bis heute, weil länger weiß ich das ja noch nicht, versucht, so literarisch irgendwie zu schauen, wo, aber das scheint auch ein offensichtlich äußerst schwieriges Thema zu sein, über das wenig veröffentlicht ist. Insofern war die Idee, jetzt hier anzurufen, wirklich wunderbar, weil... Das erhoffe ich mir, ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir eine ganze Menge Zuschauer haben, die selbst betroffen sind oder im Familienfreundeskreis jemanden. Ja, das hoffe ich ganz, ganz doll. Was sagt denn, das wollte ich dich gerade noch fragen, was sagt denn deine Familie und dein Mann dazu? Also meinen Kindern, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich es nicht erzählt und habe auch vorläufig nicht vor, das zu erzählen. Wie alt sind die? Das jüngste Kind ist 11 und das älteste Kind ist 18. Und ich bin mehr oder weniger davon überzeugt, dass selbst das älteste Kind, was zu allem Übel auch noch Augenoptiker lernt, nicht in der Lage ist, das zu verkraften momentan. Ne? Nur wenn du sagst, innerhalb von 14 Tagen muss die Entscheidung gefällt werden, dann bleibt dir nicht mehr viel Zeit, den Kindern das... Ich hatte mir das dergestalt vorgestellt, ich habe den Kindern bislang erklärt, dass wohl eine weitere Operation nötig ist, dass ich schwer erkrankt bin, das wissen die Kinder. Und die sind auch momentan untergebracht im Freundeskreis, weil ich auch nicht in der Lage bin, rein psychisch die Kinder zu versorgen. Ich kann es einfach nicht. Vielleicht wäre das dann auch eine Aufgabe deines Mannes, die Kinder darauf vorzubereiten, wenn du dann aus dem Krankenhaus zurückkommst. Sie müssen ja in irgendeiner Weise damit vertraut gemacht werden. Ja, weißt du, jetzt sage ich dir das mal ganz ehrlich. Ich meine, wir wissen alle, in unserer heutigen Zeit wird alles, was wichtig ist, nur nach dem Äußeren gemessen. Das ist so. Und ich habe einfach eine Angst davor, wenn ich meinen Kindern das jetzt erkläre. Und selbst wenn ich es auf eine ganz gute Art mache und sehr schonend und vielleicht etappenweise, werden diese Kinder sicher auch irgendwann mal mitteilen müssen anderen Kindern. Und ich fürchte einfach solche Dinge, dass die sich vielleicht mal irgendeiner Freundin anvertrauen, der sie dann erzählen. Beispielsweise, meine Mama hat ein Auge verloren. Weißt du, sowas spricht sich rum und dann geht es vielleicht in der Schule irgendwann mal so, weißt du, die Mutter von der und der, die hat nur noch ein Auge, hast du das schon gesehen? Und das sind einfach so Sachen, aber Elke, ich will mal die habe ich nicht verarbeitet. Ja, aber es ist keine Schande, wenn man... Das weiß ich, ne? Ich weiß. Ich bin sicher, dass deine Kinder dich natürlich genauso lieb haben werden, wie sie dich jetzt lieb haben. Das glaube ich auch ganz bestimmt, auch mein Mann wird mich sicher nicht verlassen, also ich bin mir da relativ sicher. Das hat dein Mann weil ja gesagt. Weil ich habe ihn unheimlich lieb und er hat mich auch lieb und er hat gesagt, auch wenn Schlimmeres noch passiert, er wird mich nicht verlassen. Aber guck mal. Er trägt das mit mir durch irgendwo. Ja, das ist sehr schlimm, was dir bevorsteht. Aber man muss ja auch in den schlimmsten Zeiten auch noch das Gute sehen, das Positive. Du hast einen Mann, der dich liebt, der zu dir steht, der dich nicht verlassen will. Du hast Kinder, du hast vier nette Kinder. Guck mal, wenn du jetzt in einer Lebenssituation wärst, wo du ganz allein da stehen würdest. Er ist viel schlimmer. So hast du einen Rückhalt. Vielleicht hilft dir diese Teilmaske eine Weile über den Berg. Vielleicht entwickelt sich die Medizin. Du bist ja erst 40 Jahre alt. Vielleicht ist in 10 Jahren die Medizin so weit, dass man doch künstlich was einbauen kann. Und man muss es. Ich meine, ich habe jetzt leicht reden, aber ich will dir doch nur auch von außen ein bisschen was Positives zeigen. ich will es nicht schönreden. Nee, das kann man auch nicht. Ne? Was ich jetzt sage, meine ich sehr ehrlich und das ist auch ernst. Ne? Ja. Die Familie, die Chance der Medizin, die sich vielleicht entwickeln kann in den nächsten Jahren oder in den nächsten 10 Jahren. Und es besteht nun wirklich nicht kein Grund dafür, sich dafür zu schämen. Nein, ich weiß das schon. Ich will auch nicht aufgeben und ich will auch nicht irgendwo mich in ein Mauseloch verkriechen. Mhm. Ich habe natürlich Angst davor, vor den Folgen, die das auch für mein Ego haben wird. Mhm. Und das wird Folgen haben, das weiß ich ganz sicher. Ne? Ich bin auch, weißt du, so vom eigenen, ich bin im Moment nicht ganz stabil. Ich bin schon noch in so einer kritischen Situation, aber ich arbeite daran, weißt du, stabil zu werden. Es muss auch eingefädelt werden, dass du danach auch eine psychologische Betreuung bekommst. Ich habe heute eine angefangen, also das hat mir natürlich heute noch nicht viel gegeben, kann es auch nicht. Natürlich nicht, das baut sich sehr langsam auf. Ist auch alles eine Zeitfrage, auch diese ganze Sache, die auf mich zurollt, wird am Ende eine Zeitfrage sein und ich versuche mir Hilfe zu holen, um da, wo ich sehe, dass ich selber Schwächen habe, wo ich vielleicht einbreche, dass ich da irgendwo durchkomme. Ne? Weißt du, was vielleicht auch wirklich eine Hilfe ist? Dass du dir klar machst, dass du eine ganz wichtige Aufgabe hast. Du hast die Aufgabe, für deine Kinder da zu sein und für deinen Mann, deine Kinder zu erziehen. Ja. Das ist ganz wichtig und dafür lohnt es sich zu kämpfen und zu leben. Ich weiß das, aber weißt du, da hat man auch ganz andere Gedanken. Klar. Weißt du, wenn ich denke mir jetzt so, diese ganze Geschichte, die wird ja mindestens 3 Monate bis ein halbes Jahr erstmal mit irgendwelchen Pflastern oder ähnlichem versorgt. Weißt du, da kriegst du, wenn du hier so sitzt, und auch wenn du einen Mann hast, der dich wirklich lieb hast, da kriegst du solche Gedanken. Mhm. Was passiert, wenn du jetzt nachts im Bett liegst und wühlst mal tüchtig, weil du einen schlechten Traum hast und wirst morgens wach und diese ganze Geschichte hat sich gelöst, die liegt neben dir. Weißt du, und der Gedanke dann zu wissen, dein Mann hat dich so gesehen mit so einem Loch im Kopf, das kannst du schier nicht ertragen. Nein, aber dein Mann, schlimm. Aber dein Mann wird dich dann so sehen müssen. Ich auch. Weiß das aber. Gehört dann ja dazu auch. Weißt du, und da setzt dann wieder die Angst an, wo ich mich frage, kann man das auf die Dauer ertragen? Ein Zweiter kann das, weißt du, kann ich den Blick im Spiegel, kann ich den selber ertragen? Kann ich das jemand anderem zumuten? Jetzt hat dein Mann aber zu dir gesagt, dass er zu dir stehen will. Ja, und du glaubst ihm das auch? Ich glaube ihm das. Weil ihr bisher eine gute Ehe geführt habt. Ja, bestimmt. Siehst du, Elke. Natürlich, jeder von uns würde wie du denken und auch so skeptisch und pessimistisch sein. Aber jetzt ist ja erstmal entscheidend, was er gesagt hat, dass er nämlich zu dir stehen wird. Und wenn man jemanden richtig lieb hat, ist es auch egal, wie er aussieht. Also dann liebt man nämlich wirklich das Herz, die Seele und das Innere. Ich hoffe das. Und niemand, der jemanden anderen liebt, lässt ihn fallen, nur weil er plötzlich nach üblichen Kriterien hässlich geworden ist. Niemals, niemals. Glaubst du das wirklich? Ja, das glaube ich ganz wirklich. Das weiß ich aus eigener Erfahrung und ich würde auch so handeln. Dann zählt das Äußere nicht mehr. In der oberflächlichen Welt zählt das Äußere. Wenn man jemanden neu kennenlernt vielleicht, aber nicht, wenn man so viele Bindungen miteinander hat, dann zählt das nicht mehr. Entschuldigung. Liebe Elke, ich möchte gerne, dass du noch auch so ein bisschen, um dich zu fangen, jetzt mit meinem Psychologen noch ein paar Worte sprichst. Ja, mit dem Peter. Ich gerne tun. Ja, unbedingt. Das ist der Peter. Du kennst das Verfahren ja. Du legst auf und dann ruft der Peter dich, sobald er frei ist, ich glaube, er ist gleich auch frei, er ruft dich dann heute Nacht noch an. Okay. Und wir drücken dir alle Daumen. Und wenn alle, ihr jemanden findet, bitte schickt auf jeden Fall. Macht dann irgendwie einen Kontakt. Das oder so, versprechen wir dir wirklich, dass wir sofort einen Kontakt herstellen. Bitte, ja. Okay. Viel, viel Kraft. Danke. Tschüss, Elke. Danke, tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Joy. Und Joy ist 23 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Schönen guten Morgen, Joy. Ja, mein Thema, und zwar geht es um ein... Joy, geh bitte noch näher ans Telefon. Ja, gut. Ja. Und zwar geht es um Pädophilie. Ja. Und zwar war ich vor einiger Zeit mit einem Jungen zusammen, der... nach einer Zeit meine Schwester angepackt hat. Meine Schwester ist dazu gesagt... Wie alt war der Junge, der Mann? Der war so 17, 18. Mhm. Und meine Schwester war zu dem Zeitpunkt eben 9. Mhm. Und ich habe das eben auch nur durch Zufall rausbekommen, weil meine Schwester irgendwann eines Abends dann als Bettzeit gewesen ist. Ich fragte sie eben, wer sie raufbringt ins Bett. Und da meinte er, sie dann eben so von wegen, ja, du bringst mich auf und wir machen nicht mehr das Geheimnis, was wir mal gemacht haben. Und da bin ich dann natürlich erstmal stutzig geworden und habe mir sie dann mal zur Brust genommen, so von wegen, ja, was denn abgelaufen wäre. Mhm. Und da meinte sie eben so von wegen, ja, ich darf nicht sagen und war dann am Rumdrucksen. Und ich dachte dann, ja komm, ich sag's auch keinem, kannst mir ruhig erzählen. Ja, und dann hat sie mir eben erzählt, was da eben abgegangen ist. Er hat nicht mit ihr geschlafen, aber trotzdem, er hat sie eben angefasst und sie musste ihn anfassen. Und das Ganze hatte sich bei meinen Eltern zu Hause abgespielt. Und als ich dann nachher wieder zu Hause bei mir war, ich habe damals im Schwesternwohnheim gewohnt, habe ich ihn dann erstmal zur Rede gestellt und alles. Und er hat dann einen Riesenaufstand gemacht, ich sollte mich doch nicht so anstellen. Und hat das denn zugegeben? Ja, sicher. Hat es zugegeben, hat gesagt, du sollst dich nicht so anstellen? Ja, ja. Nach dem Motto, ist einmal passiert, ist nicht viel passiert. Ja, genau. Ja, und da habe ich ihn dann erstmal rausgeschmissen. Und das war dann noch mit einer Pistole da draußen am Rumschießen gewesen. Wie ist er? Was? Er hat mit der Pistole geschossen? Ja, in die Luft geschossen, so nach dem Motto, ich bring mich um und aber er hat nicht auf dich geschossen? Nein. War es eine richtige Pistole oder eine Schreckschusspistole? Es war eine Gaspistole. Und ich bin dann irgendwann darüber eingeschlafen und ich wachte dann auf und dann sah ich nur noch am gegenüberliegenden Haus Blaulicht hochflackern und eben ein Polizeiaufgebot vom Feinsten. Und ich bin dann eben runtergegangen, habe denen erklärt, dass das wegen mir ist und dass ich eben Schluss gemacht hätte. Und dann meinten sie so, ja, geh mal zu ihm hin, aber langsam und ruhig und sieh zu, dass er sich nicht aufregt. Ja, und ich bin dann eben zu ihm hingegangen, habe ihm eben gesagt, er soll mir die Pistole geben und ich weiß haargenau, er hätte nicht abgedrückt. Das weiß ich hundertprozentig und er hat es auch nicht. Ja, es war ja nur eine Gaspistole, da kann man auch viel Schaden anrichten, aber nun niemanden wirklich ernsthaft. Ja gut, wenn er sich die direkt vors Gesicht hält, ist dann doch schon. Wie ist das Ganze denn? Hast du ihn angezeigt eigentlich? Ja, das ist das Problem. Das ist jetzt 8 Jahre her. Ach, das ist 8 Jahre schon her? Ja, das ist schon 8 Jahre her. Das ist jetzt nur vor kurzem wieder hochgekommen, weil meine Schwester das in der Schule verlauten lassen hat. Mein Vater wusste davon selbst nicht. Da warst du ja auch noch ganz jung. Ja, 15. Genau. Und wie alt war er da? 18. Er war 18. Da 18. Mhm. Und sie ließ das eben in der Schule verlauten und sie hätte eben jede Nacht Albträume und so weiter. Aber sie hat sich die ganze Zeit nichts anmerken lassen. Sie hat sich nicht meiner Mutter anvertraut, nicht mir, gar keinem. Also sie ist jetzt auch 18, ne? Sie ist 15. 15. 15. Und dann war das eben so, dass meine Mutter wusste selbst davon, weil seine Mutter das spitz gekriegt hatte und dann irgendwann. Also wir reden jetzt immer noch über die Vergangenheit. Ja, genau. Was ist jetzt dein konkretes Anliegen heute, so viele Jahre danach? Ja, und zwar, dass das eben mein Vater erfahren hat. Und dazu gesagt, mein Vater ist Justizvollzugsbeamter hier in Ossendorf. Und wenn mein Vater damals davon erfahren hätte, der wäre knallhart zu dem Typen hingefahren und mein Vater hat eine scharfe Pistole eben von Dienst her. Und das ist jetzt Vergangenheit. Was motiviert dich, es heute anzurufen und diese Geschichte zu erzählen? Was treibt dich da um? Ja, und zwar, dass mein Vater mir eben Vorwürfe gemacht hat, dass ich es schuld wäre, dass meine Schwester jetzt eben in Therapie muss und dass ich eben schuld wäre, wenn sie... Weil du damals nichts gesagt hast. Ja, genau. Richtig. Nun ist es müßig, über die Vergangenheit zu spekulieren und zu reden, dass du nichts gesagt hast, warum du nichts gesagt hast. Es ist jetzt nur so passiert. Ja, sicher. Und jetzt gilt es deiner Schwester so gut wie möglich zu helfen. Du sagst, sie ist in einer Therapie. Ja. Sie ist jetzt in einer Therapie und ich habe meinen Eltern auch gesagt, so von wegen, dass wenn irgendetwas sein sollte, ich bin jederzeit eben. Gibt es die Möglichkeit auch noch diesen Mann nachträglich anzuzeigen? Ja, gut, das ist eben das Problem, so von wegen, so lange ist das jetzt schon her. dann kommt eben auch die Frage auf von wegen, warum ist das nicht früher geschehen? Na gut, aber gerade bei diesen Delikten kommt das sehr oft vor. Hier ist aber die entscheidende Frage, ob das deiner Schwester zuzumuten ist oder sie es will, ne? Das muss natürlich auch, da müsste man innerhalb der Therapie auch klären. Ja. Also jetzt ist das Allerwichtigste erstmal, dass deiner Schwester geholfen wird. Mhm. Und du darfst dir jetzt keine Vorwürfe machen. Das ist jetzt nun mal so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und du wolltest ja auch damals wahrscheinlich auch deine Schwester schützen, ne? Dass du, ja, richtig. Hast du denn damals überhaupt mit dem Gedanken mal gespielt, das deinen Eltern zu erzählen? Meiner Mutter, sie wusste das direkt. Also eine Woche später wusste sie das. Ach, die wusste das sogar? Die wusste das. Ja, warum hat die nichts unternommen? Weil sie genau weiß, wie mein Vater ist und sie eben Angst hatte, dass er eben irgendetwas Schwerwiegendes unternimmt. Mhm. Also bist du da der Schuld wirklich völlig freigesprochen, Joy? Wirklich, finde ich. Ja gut, ich mache ihm Vorwürfe, weil ich eben auch zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, er hatte sie hoch ins Bett gebracht und ich saß eben unten im Wohnzimmer und habe ferngesehen. Aber das konntest du doch nicht ahnen. Ja, du konntest doch überhaupt gar nichts ahnen. Es ist gut, dass deine Schwester jetzt in guten, betreuenden Händen ist. Und wir wollen hoffen, dass das Ganze doch wieder hingebogen wird und dass man ihr einigermaßen helfen kann. Mhm. Alles Gute. Gut. Tschüss, Dankeschön. George. Tschüss. So, jetzt haben wir noch ganz kurz den Pete, 19 Jahre. Pete! Ja, richtig. Jetzt haben wir super wenig Zeit. Wir müssen jetzt ein Turbo-Gespräch führen. Und was geht's? Okay, auf geht's. Ja. Und zwar wollte ich ein Thema ansprechen, den du schon letzte Woche angeschnitten hast, schlechter Sex. Ja, erzähl uns ganz schnell deinen schlechtesten Sex. Und zwar, ich habe nämlich damit ein Problem. Ein kleines. Und zwar, ich kann irgendwie es nicht ertragen, wenn meine Freundin mit mir Oralsex macht. Wenn deine Freundin mit dir Oralsex macht? Richtig. Ich kann es bei ihr machen, aber irgendwie, ich fühle mich total verletzbar. Und das heißt, immer wenn sie das macht, ist das für dich schlechter Unangenehm. Sex? Unangenehm. Also alles andere als geil oder anmachend. Richtig, ja. Und das Problem ist, der Druck, der von ihr ausgeht, weil sie macht das unglaublich gern, ist immens groß. Mhm. Kannst du das erklären, warum du das nicht gerne machst? Ich weiß es nicht. Fast. Ich fühle mich, also, als ob sie was gegen mich in meiner Hand hält. Also du fühlst dich eher ausgeliefert. In dem Moment bist du es ja auch, ne? Ja, genau. Ja. Ich fühle mich sehr verletzbar. Du hast Angst, dass sie vielleicht mal ein bisschen fester zubeißt oder so. Richtig, genau. Also ich finde ja, dass sie das respektieren sollte, wenn du das nicht magst. Und es gibt ja genügend andere schöne sexuelle Spielarten. Dann könnte sie darauf ja nur auch verzichten. Mhm. Also wenn du das nun nicht gerne hast, dann ist es halt so. Vielleicht findest du später mal Gefallen dran. Du bist ja erst 19. Ja. Ich würde mir da keinen Stress machen lassen von der Frau. Dann muss sie halt darauf verzichten. Ich finde, du hast ein Recht darauf, dass sie darauf verzichtet. Ja, aber ich will doch nur, dass sie auch glücklich ist. Ja, aber daran sollte das Glück noch nicht scheitern, dass sie dir keinen blasen darf. Ne? Also macht schöne andere Schweine geile Sachen. Ich glaube, du wirst genug und du wirst genug Fantasie haben und sie auch. Ja. Also, Mund davon weg. Ne? So ist die Regel jetzt. Okay. Tschüss, Piet. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei Gerald Baas, bei Wolfram Spielkowski, Peter Donalski, Leo Scholten, Karl Park, Tim Stienauer, Felice Scara, Peter Ofsianowski. Und nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meine dunkelste Seite. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag finden wir nicht statt, weil hier in Nordrhein-Westfalen Feiertag ist. Ich wünsche euch ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schönes Sommer, Frühsommer, Frühlingswochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Macht's gut, ciao.